herzlich willkommen zum Antcast Episode 165. Tja, einfach süß. Das ist der Titel der Sendung und es hat einen ganz bestimmten Grund. Ja, nämlich auf das Thema bezogen. Ach, gibt's natürlich wieder jede Menge News, ja. Pornetschli. Da dürfen sich einige drauf freuen, ja. Oder zum Beispiel das Sony Xperia Z1 Honami offiziell. In der Community ging es auch ziemlich rund. Unter anderem wird noch erklärt, warum der Uncast manchmal so brummelig ist. Ja, komme ich dazu noch. Und natürlich die App der Woche, diesmal sogar nicht vom Markt. Später dazu mehr. Ja, Thema. Android 4.4. Nicht etwa Android 5.0, nicht Keylime, sondern KitKat ist der Name. Nein, es ist kein Witz. Ich, ehrlich gesagt, als ich das erste Mal das gesehen habe, habe ich gedacht, das wäre so ein Spaß oder so vom Sundar Pichai, ja, das ist so ein Witz irgendwie. Und dann wurde mir schnell klar, nein, das war's nicht, das ist ernst gemeint und das ist ein genialer marketingtechnischer Schachzug gewesen. Unfassbar, ja. Der Hintergrund da ist mindestens so interessant wie die Ankündigung. Aber eins nach dem anderen. Angekündigt also 4.4, nicht 5.0. Alle haben erwartet, dass Keylime Pie die nächste Version ist. Offenbar war eben 5.0 nie wirklich eine offiziell bestätigte Versionsnummer. Das war nur angenommen eben, ja. Und während ja 4.1 Jellybean, 4.2 Jellybean, oder was so, nein, 4.2 Jellybean, 4.3 Jellybean, genau, das ist ja kompliziert, ja. Jetzt kommt aber ein neuer Name eben bei 4.4 und das deutet darauf hin, dass es eben schon ein größerer Unterschied ist, ja, also nicht nur, jetzt sagen wir so, Wartungsschritten, ja, mit wenig neuen Funktionen, ja, wobei, wenn man 4.1 vergleicht, ja, und dann wieder, oder 4.2 und dann das 4.3, da sind doch einige Funktionen hinzugekommen, ja. Aber man darf eben da Großes erwarten und das Problem ist, man weiß eben ja noch gar nicht, was es überhaupt für Features hat. Sie sind weitgehend unbekannt. Die Ankündigung ist zwar vorhanden, wir wissen die Versionsnummer, wir wissen, wie das, wie der Name ist von dem neuen, von der neuen Betriebssystemversion, aber wir wissen nicht, was für Features vorhanden sind. Was ist anders? Was unterscheidet eben dieses 4.4. Also Keyline Pie weg. Begründung unter anderem, ja, dass Keyline Pie als Produkt so kaum bekannt ist, ja, und ist ja auch kein Produktname, ja, es ist einfach ja, eine Keyline Pie, wie könnte man das übersetzen? Grünes Törtchen oder grüner Kuchen, ja. Keyline ist nämlich eigentlich eine Farbe. Aber hier ist es doppelt gemoppelt, weil es eben auch ein Limettenkuchen sein kann. Ja, toll, Limettenkuchen. Irgendjemand? Ja. Gut, damit, also einen Limettenkuchen könnte man noch vegan machen, ja. Das kann man mit KitKat leider nicht. KitKat ist nicht vegan. Buh, ja, buh. Aber ich bin's ja schon gewohnt, was soll's? Cupcake und Donut und alles mögliche. Gut, gut, was soll's? Mir auch egal. Ist eben KitKat, marketingtechnisch, wie gesagt, sehr, sehr genial, was hier gemacht wurde, denn sowohl KitKat macht auf seinen Schokobarren jetzt da Werbung mit Android und macht auch ein Preiserschreiben und dafür darf eben Google tatsächlich diesen KitKat Bar als Android-Roboter quasi nutzen und das Logo ist dann eben ein Android-Roboter mit KitKat, aus KitKat Waffeln sozusagen. Das gibt's übrigens auch in einer limitierten Edition, ich glaube 500 Stück oder so. Die sind schon an einige bekannte Leute in den USA ausgeliefert worden. Ja, wir kriegen das natürlich nicht, okay. Aber ja, interessant ist der Hintergrund, warum es überhaupt so weit gekommen ist. Ja, das Google Watch Blog hat hier was Interessantes recherchiert. Und zwar stecken da auch die Entwickler mit dahinter. Denn einer der maßgebenden Entwickler hier, nämlich der Entwicklungschef Hiroshi Lockheimer, der ist seit vielen Jahren ein flammender Fan dieses Schokoriegels, ja. Und das ist auch beweisbar, dass er nicht etwa jetzt nur ein Fan ist, ne, nachdem dieses Abkommen geschlossen wurde. Könnte man ja so ohne weiteres mal unterstellen. Ne. Auf einmal, ja, super, super KitKat. Ne. Nein. Als Beweis gibt es zum Beispiel, dass er schon vor einigen Jahren als Avatar in Gmail ein KitKat-Logo benutzt hat, ja, und dass vor 3 Jahren etwa auch die gesamte Bürotür von seinen Mitarbeitern mit dieser Lieblingssüßigkeit ja tapeziert wurde sozusagen, ja, also komplett beklebt wurden. Dazu gibt es auch ein Bild. Und das dürften also Beweise genug sein, dass eben er diesem Schokoriegel erlegen ist. Und er ist offenbar nicht der Einzige im Entwicklerteam, ja. Die Entwickler fanden das alle eine sehr, sehr gute Sache, dass eben KitKat jetzt genutzt wird. Für uns mag das auch ein bisschen komisch erscheinen, aber wenn so ein gerade so ein großes Team, ja, wie bei Google, wenn die von etwas begeistert sind, dann wollen sie das auch rausbringen. Ich sag immer nur, als Beispiel, Leo Laporte hat ewig lang, ich glaube über ein Jahr, probiert, oder sogar über 2 Jahre probiert, Chipotle als Werbekunden zu bekommen. Ja, und hat freiwillig in seiner Sendung ständig Chipotle erwähnt, ja, hat auch live in der Sendung ein Chipotle Taco ist das, glaube ich, oder irgendwas, was gegessen, ja. Oh, und da, ja, da ist natürlich einiges an Wasser im Mund zusammengelaufen bei den Hörern. Und kann man also sagen, dass eben manche Leute, wenn sie von einer Marke überzeugt sind, das gern auch bringen. Ich bin ja auch zum Beispiel von einer Marke überzeugt, nämlich von Android. Also tue ich das bei jeder Gelegenheit sagen. Ich bin auch, nicht du auch, ja, stolz, mein Android-Logo, ja, mit mir rumtragen. Und ich bin ja so auf die Idee gekommen, deswegen eine Sendung auch zu machen, ne? Über Android. Ja. Also warum nicht? Ja, warum nicht? Ist nun mal so, und die Entwickler sind begeistert und die finden den Namen alle ganz toll. Und marketingtechnisch ist es halt super gut, weil erstmal KitKat jetzt mit Android Werbung machen kann und die super beliebte Süßigkeit, das muss man mal ganz klar sagen. Ja, das ist vielleicht in Deutschland nicht ganz so weit verbreitet, in den USA ist das eine der beliebtesten Süßigkeiten. Ja, bei uns aber, glaube ich, auch sehr groß da, man kriegt KitKat ja überall eigentlich. Und daher wird es auch schon einen Grund haben. Von daher ist es gut, zwei große Giganten haben sich jetzt gegenseitig quasi geholfen. Ja. Geld soll übrigens nicht geflossen sein bei diesem Deal. Das spielt aber auch keine Rolle. Ich meine, beide profitieren natürlich gewaltig davon. Das ist ganz klar. Ne. Der Spott kommt natürlich auch von Nokia. Wobei, da komme ich später noch dazu, die hätten sich den Spott lieber sparen sollen. Aber ja, vielleicht, weil sie ernten selbst momentan genug Spott. Die haben dann ein Samsung-Smartphone gezeigt, das in der Mitte durchgebrochen ist. Have a break, have a, ja, kennt man ja, have a break, have a KitKat. Den Spruch gab es ja sogar bei uns im TV. Und naja, gut. Es ist schon sehr, sehr seltsam. Gerade zu dieser Zeit, wo Nokia, naja, ich sag's später. Aber ihr wisst es wahrscheinlich eh alles schon. Aber ich möchte mal die Spannung jetzt noch ein bisschen aufheben. Ja, also, so weit dazu, KitKat 4.4. Und ob ihr es glaubt oder nicht, die KitKat-Statue, um jeden Zweifel jetzt auszuräumen, dass das wirklich kein Witz ist, die KitKat-Statue ist bereits am Googleplex eingetroffen, steht dort Original KitKat Logo auf den Schokobarren natürlich hier aus Plastik und auch relativ groß. Ja. Ich meine, das Logo ist schon recht heftig, ne? Aber ich finde den Spaß, den Fun, der sich hier die Entwickler erlaubt haben und damit auch durchgekommen sind, ja, finde ich einfach grandios. Das motiviert das Entwicklerteam ziemlich stark, wenn ihr Vorschlag, ihre Lieblingssüßigkeit dann genommen werden kann, weil es gab ja auch die Überlegung, was nimmt man denn überhaupt? Key Lime Pie, klar, K, ja, weil nach Jelly Bean müsste jetzt eigentlich irgendwas mit K kommen. Wenn ich auch das erst vor kurzem erfahren habe, dass es das hier alphabetisch geht, ja, okay. Ubuntu macht es ja auch mit Tieren, ja, alphabetisch dann immer mit so einem Doppel Namen, ja, gleich Buchstaben. Und Nyerik Ocelot beispielsweise, ja. Also das sind schon ziemlich komische Namen. Aber das ist das, was auch eben so ein Entwicklerteam dann motiviert. Und ich fand es eigentlich schade, dass nicht schon bei Jelly Belly nicht einfach Jelly Beans genommen wurde. Die Firma Jelly Bean, die bietet halt diese ganz beliebten ja, Jelly Beans eben an. Ja. Und möglicherweise konnte man da sich eben mit dem Hersteller nicht einigen. Also ich denke, das ist schon eine Zeit lang spätestens seit Jelly Bean ist das sicherlich im Gespräch, sowas zu machen. Von daher überrascht es mich jetzt nicht, dass jetzt ein Markennamen genommen wurde. Und warum auch nicht? Ja, warum auch nicht? Gut, Statue ist dort. Entwickler sind KitKat-süchtig, Features sind noch unbekannt, komplett unbekannt. Ja. Aber noch was anderes ist dazu zu sagen, zu diesem 4.4 KitKat Launch oder zumindest Ankündigung, ja, wird ja noch nicht ausgeliefert. Der Grund, warum es noch nicht ausgeliefert wird, denke ich, ist ganz einfach, es wird wohl bald auch ein Nexus 5 geben. Alles deutet auf den Nexus 5 Launch hin. Denn immer wenn ein größerer Systemwechsel kam, ja, hat eben auch Google ein neues Nexus Phone herausgebracht. Und ich denke, das wird jetzt hier nicht anders sein. Deswegen denke ich mal, dass das Nexus 5 also unmittelbar vom Launch steht, zusammen mit dem Android 4.4 wohl. Ja. Und was heißt unmittelbar? Ich schätze November. Ja, das war ja oft die Zeit, in der eben das neue Betriebssystem vorgestellt wurde dann. Und Oktober wird auch gemunkelt. Also Oktober, November. Kann man jetzt also damit rechnen. Ja, und ich bin auch schon mal gespannt. Es gibt hier Renderings. Ja, da kann man sagen, was man will dazu. Allerdings in dem offiziellen Bild von der Präsentation der Android 4.4 KitKat-Statue am Googleplex, da haben zwei Leute ein Foto gemacht. Einmal jemand mit dem alten Nexus und dann jemand offenbar mit einem neuen Nexus. Das konnte man ziemlich deutlich sehen und auch Leo Laporte hat es gesagt, so wie der da im Bild steht und grinst und wo der hinguckt, den hat man einfach dort reingestellt, um eben hier jetzt das neue Handy zu leaken. Das war mit Sicherheit Absicht, dass der dort steht, weil der macht nie im Leben ein Foto. Ja, der hat wahrscheinlich nochmal ein Fotosoftware gerade aufgemacht. Da hält das Teil einfach so in die Luft. Ja, so sieht es jedenfalls aus. Und auch deswegen kann man sagen, hier wird der Launch von dem Nexus 5 wohl bald bevorstehen. Das wird sich auch decken mit dem, was hier passiert ist im Store. Ja, oi, oi, oi, jetzt bin ich schon verrutscht hier. Ja, im Store, denn dort gab es tatsächlich einen Nexus 4 Verkauf, ja, günstig reduziert, 100 €. Ich habe es ja letzte Woche berichtet, fantastisch. Aber jetzt stellt sich wohl heraus, das war wohl ein Ausverkauf des Nexus 4. Ja. Denn es ist nicht mehr erhältlich, man kann es jetzt nicht mehr bestellen und es wird nicht mehr aufgestockt werden. Und das zeigt eben auch, es zeugt eben auch davon, dass im Oktober oder November eben Google ein neues Telefon rausbringen wird. Und das war der Abverkauf von dem Nexus 4. Ja. Die 16 GB Modelle soll es offenbar noch geben, aber möglicherweise jetzt hier im Zeitpunkt von dem Podcast wahrscheinlich auch schon ausverkauft. Es sieht jedenfalls ganz danach aus, als ob schon innerhalb von kurzer Zeit alles weg wäre, klar bei dem Preis. Da brauchen sich die Leute, die jetzt eins gekauft haben, auch nicht zu grämen, weil für den Preis, das ist der absolute Hammer, habe ich letztes Mal schon gesagt. Was Besseres kriegt man momentan nicht für das Geld. Und auch nicht für viel, viel, viel, viel mehr Geld, ja. Und deswegen braucht man sich jetzt nicht zu grämen, wenn jetzt das Nexus 5 kommen wird, zumal auch ja noch gar nicht bekannt ist, was das kostet. Wird es wieder so ein Preishammer sein, 299, oder wird es wie früher dann auch deutlich mehr sein? Das kann auch wiederum 499 oder 599 kosten, ja. Gut, die Gerüchte sind einfach noch zu weit gestreut über die möglichen technischen Daten. Wir haben aber auch darüber schon ein paar Mal orakelt, was da an Leistung möglich ist. Ja, und da ist ziemlich viel möglich, sag ich mal so. Gut. Pornich Lee. Wenn ihr jetzt denkt, ja, der mit seiner Leadspeak da, was soll denn der Mist, ja, auf Rio. Ja, sorry, das ist ein Produktname, ja, Pornich Lee. Wenn Android 4.4 KitKat heißen kann, dann kann auch ein Hersteller Pornich Lee seinen Android Gaming Handheld nennen und das ist doch eigentlich ein optimaler Name dafür, Pornich, ja. Ist die totale Pornich hier. Und er bringt an Leistungsdaten ganz ordentlich einen Quad-Core A9 Prozessor mit einer Mali 400 GPU, 2 GB Hauptspeicher, also RAM-Speicher direkt. Und das ist okay, das ist respektabel. Man hat einen schönen Bildschirm, integrierter Controller, wie sich für ein Gamepad natürlich gehört. Ich würde gar nicht sagen Gamepad, ich würde sagen ein Handheld-Device halt. Ja, und die absolute Besonderheit daran ist, dass der Hersteller alle Pornich Lee bereits geroutet schickt. Die sind also von Haus aus geroutet. Ja, damit eben auch wohl hier breite Möglichkeit vorhanden ist, eben Software zu nutzen. Pornich Lee benutzt auch freie und Open Source Software. Und unlockable, alles wunderbar offen, so dass man sagen kann, es wird eine sehr, sehr, sehr offene Gaming-Plattform. Da werden sich sicherlich die Coder-Fans und die Hardcore-Developer, die werden sich alle Finger lecken. Ja, die Community wird da sicherlich sehr gespannt sein darauf. Und es wird auch mit einem Custom-Stock-Android-ROM ausgeliefert werden, ja, und so darf man schon sehr gespannt sein. Sehr interessante Geschichte. Chat, Voice over IP und Video sollte auch möglich sein. Angeblich soll man sogar Google Play Apps nutzen können, also Google Play Access soll vorhanden sein, aber Pornich hat auch ein Marketplace speziell für Spiele und Apps angepasst an dieses Gerät. Also ich finde, hört sich wirklich toll an. Und ja, die Frage ist, does it porn? Ja? Hat einer in den Kommentaren dort in dem Artikel gefragt, ja. Also das Zeug dazu hat's. Ja, ein geroutetes Device, also mit Stock, Custom Stock Android ROM, ja, Custom Stock, ja. Da muss ich schon sagen, das Teil pornt ja schon alleine von den technischen Daten her, auch wenn sie jetzt, sagen wir, der Prozessor und die Grafik-GPU, die haut einem jetzt nicht unbedingt vom Sockel, aber sie ist ordentlich, sehr ordentlich. Ja, also, ich bin mal gespannt. Preis ist da wohl noch nicht vorhanden, ja. Aber ich schätze mal, vom Hersteller her wird sicherlich nicht die Welt kosten. Und wenn das Teil einen Preis zwischen 150 und nicht über 199 kommt, dann muss ich sagen, ist es super. Alles, was unter 150 wäre, wäre natürlich ein Traum und würde dann unweigerlich auf die, ja, zugegebenermaßen lange Einkaufsliste von mir rutschen. Ziemlich lang sogar. Ja, Microsoft kauft Nokia Handysparte. Was steckt denn da dahinter? Ich habe es eben gerade gesagt, Nokia macht sich lustig über den Android 4.4 KitKat Deal. Und ich muss schon sagen, wer da im Glashaus sitzt, sollte eigentlich nicht mit Steinen werfen, weil Nokia ist in der Form jetzt nicht mehr existent. Ja, das heißt, die Firma Nokia im Prinzip schon, die besteht ja nicht nur aus Handys, aus der Handysparte, sondern eben aus Netzwerktechnik auch und aus einem Kartendienst, den keiner kennt. Gerade die Netzwerktechnik ist sehr, sehr rentabel, von daher kann jetzt nicht von einer Pleite oder sowas von Nokia die Rede sein. Die Handysparte wurde von Microsoft gekauft. Das heißt aber, dass die herkömmlichen Nokia-Handys, so wie wir sie gekannt haben, tot sind. Nokia ist als Handyhersteller tot. Es ist jetzt dann Microsoft. Ab 2014 wird es komplett einverleibt sein. Und was steckt da dahinter? Ja, warum kauft Microsoft jetzt Nokia? Spekulationen waren viele im Netz. Ja, sicherlich mag die Patentsituation auch eine große Rolle spielen. Man hat allerdings diese Patente jetzt nur lizenziert, ich glaube für 4 Jahre oder so. Ja, zu einem Spottpreis allerdings. Und damit hat Microsoft natürlich noch mehr in der Hand gegen Android. Ja, das muss man auch sagen. Also das wäre schon durchaus eine Möglichkeit. Allerdings, weil die eben nur 4 Jahre lizenziert sind, wird das sicherlich nicht der Hauptpunkt sein. Der Hauptpunkt meiner Meinung nach ist ganz klar: Die Verträge mit Microsoft laufen aus bei Nokia, ja, 2014. Und die Stimmen sind so laut, dass sie nicht mehr tot geschwiegen werden können bei Nokia nach Android. Die Gesellschafter wollen Android haben, ja, auch viele bei Nokia in der Entwicklungsabteilung und auch in der Hardwareabteilung wollen statt Windows zumindest ein Android-Gerät im Programm haben, und immer wieder taucht das auf. Steven Elop ist ja da unter massivem Druck geraten, ja, schon des Öfteren, weil er sich eben für Windows 8 entschieden hat, Windows Phone 8, und dass das eine fatale Entscheidung war, das sieht man natürlich von dem, sag ich mal, absoluten Smartphone-Führer in der Branche, ja, zu dem absoluten Tiefpunkt, ja, also unglaublich, mit einstelligen Prozentzahlen, ja, und vorher waren die ganz weit oben in der Rangliste, und das ist schon ein tiefer, tiefer Fall, der nicht so passiert wäre, und das kann man ganz klar jetzt im Nachhinein auch sagen, aber es haben viele Kritiker auch von Anfang an gesagt: Wenn Nokia auf Android gesetzt hätte, dann wären die jetzt wahrscheinlich Marktführer. Ich sage, die wären vor Samsung, denn die Hardware von Nokia war doch immer recht gut. Ein Vertrauen war vorhanden in Nokia, in die Hardware, wie fast keine andere Marke in der Welt hatte. Und das alles wurde zunichte gemacht, nur weil auf das falsche Betriebssystem gesetzt wurde. Von daher galt es als sicher, dass nach dem Auslaufen der Verträge mit Microsoft Nokia auf Android gesetzt hätte, um wieder, wenn es auch ganz schön schwer geworden wäre, nach vorne zu kommen. Damit das nicht passiert, das wäre nämlich absolute Katastrophe gewesen für Microsoft, weil Nokia die einzige Plattform ist, die überhaupt noch in irgendeiner Weise relevant ist für Windows Phone 8 oder Windows RT, je nachdem, wie man es nennen will. Genau deswegen hat Microsoft eben jetzt Nokia gekauft. Ja, das war die einzige Möglichkeit, um sicherzustellen, dass Nokia weiterhin ausschließlich mit Microsoft Windows läuft und eben nicht mit Android. Das wäre nämlich der endgültige Todesstoß gewesen für Windows Phone 8, wenn hier der Vorzeigehersteller dann auf Android umschwenkt. Also das wäre auch ein Imageverlust gewesen. Da hätte sich Microsoft mit Windows nicht mehr davon erholt im mobilen Bereich. Ja. Und deswegen blieb Microsoft hier auch nichts anderes übrig. Was passiert jetzt mit der Hardware? Keine Ahnung. Steven Elop wird jetzt gehandelt als neuer CEO vielleicht von Microsoft dann nach der Übernahme. Ja, wird ja passen. Bis 2014 soll ja ein neuer CEO kommen. Steve Ballmer ist ja zurückgetreten. Hier Steven Elop könnte jetzt diese Position einnehmen, war ja schon mal Microsoft-Mitarbeiter, bevor er dann zu Nokia gewechselt ist. Und Elop hat sich da auch sicherlich ganz schön stark gemacht hinter den Kulissen, dass eben diese Übernahme stattfinden kann. Und viele sagen ja, Elop war das trojanische Pferd von Microsoft. Ja. Könnte man vielleicht so sehen. Aber ich denke, das hier war ein verzweifelter Kauf, ja, ein Notkauf, bevor eben Nokia endgültig auf Android schwenkt und damit wieder Geld verdient. Für Nokia ist das ziemlich traurig, würde ich sagen, denn damit ist die Marke nicht mehr für die meisten interessant. Die tümpelt mit einstelligen Prozentzahlen rum und selbst die Microsoft zugeneigte US-Presse sieht eigentlich keine Chance, dass durch diese Übernahme jetzt die Marktanteile von Windows Phone 8 großartig steigen. Ich weiß nicht, wer es verbockt hat, warum, ja. Ich denke, es hat am Marketing gelegen. Windows Phone 8 hätte können vielleicht ein guter Konkurrent werden. Ich habe mir das ja immer gewünscht, dass sie ein bisschen mehr Marktanteil bekommen, ja, ein paar Impulse. Stattdessen hat aber Microsoft eben statt hier auf die Leute zuzugehen und positiv ihr System darzustellen, haben sie eben stattdessen nur immer auf Android geschimpft, Android mit Klagen überzogen, Android schlecht gemacht mit wahnwitzigen Aktionen. Ich sag nur Scroogled und so weiter, ja, Blödsinn ohne Ende gemacht, eine Schande. Und das wurde dann eben auch vom Markt quittiert. Ja, man kann nicht oder man kann keine Marktanteile bekommen, indem man die Wettbewerber schlecht macht. Das lernt man schon ganz früh in der kaufmännischen Schule. Ja, es bringt nichts, wenn man über die Mitbewerber hetzt. Ja, man muss die Produktvorzüge in den Vordergrund stellen und nicht die Nachteile der anderen Produkte. Ja, das suggeriert dann nämlich so: Ha, wir sind nicht so schlecht wie die. Die sind noch schlechter als wir. Weiß nicht, ob das so das richtige Argument ist. Und offenbar hat es eben der Markt dann auch deutlich zurückgewiesen. Ja, und heute geht es eigentlich nur noch um Apple und Android. Windows spielt keine Rolle mehr. Interessant auch, einige Nokia-Mitarbeiter finden das nicht ganz so toll, ja, die Traditionsmarke verschwinden zu sehen. Und ein ehemaliger Nokia-Mitarbeiter gründet jetzt eine neue Firma und hat auch schon einige andere ehemalige Mitarbeiter dafür angeworben, namens Nukia. Newkia. Und ich meine, da wird Nokia sicherlich noch einiges oder Microsoft bestimmt noch einiges an Anwälte losschicken, um diesen Namen zu verhindern. Ja. Nukia, das wird auch sicherlich ganz schön harter Kampf werden. Die Idee ist super, aber ich weiß nicht, ob das genehmigt wird. Also in Deutschland wird es bestimmt nicht genehmigt. Und auch die soll 2014 voll geschäftsbereit sein und eben hier Nokia-ähnliche Geräte anbieten, ja, mit entsprechender Qualität und so weiter. Offenbar ist das Know-how vorhanden, nur eben auf Android-Basis, genau. Und das sind wohl auch die Mitarbeiter, die eben hier nicht so einverstanden waren mit Microsoft Windows als Nokia-Betriebssystem und deswegen jetzt gehofft haben, nach dem Auslaufen der Verträge endlich auf Android umsteigen zu können. Und diese Träume wurden natürlich jetzt zerschlagen. Und hier finden Sie möglicherweise eine neue Firma, die Nokia Experience-Geräte, wenn man so will, ja, nutzen kann. Unter anderem soll diese Firma dann auch Nokias Pure View Technology in der Kamera nutzen. Ja. Und es wird also einiges an Technik wohl auch genutzt werden, ja, von verschiedenen Anbietern. Es ist sehr, sehr interessant. Ich würde Nokia sehr, sehr viel Glück wünschen, oder ich mache das auch, ja. Und ich hoffe, dass die da vorankommen. Ob das jetzt wirklich dann wird, weiß ich nicht. Aber vielleicht müssen wir uns auf jeden Fall noch auf eine Namensänderung vorbereiten. Gut, HTC, HTC hat eben auch noch was Neues gezeigt. Neue Desire-Telefone. Zum Beispiel gibt es das 601 Desire und das 300er Desire. Desire 601 bringt ein 4,5 Zoll QHD LCD Display, ein Snapdragon 400 Dual Core CPU mit 1,4 GHz, also so ungefähr wie das One Mini. Und ja, Besonderheiten? Keine. Ja, nein, ich weiß wirklich nicht, dass also HTC hat ja grundlegend einen Fehler gemacht. Die haben gesagt, das HTC One wird das einzige Telefon, das sie noch anbieten. Ein Telefon to rule them all, ja. Und was war? Jetzt haben sie dann das HTC One Mini rausgebracht und jetzt bringen sie das HTC Desire 601, ja? Und dann das HTC Desire 300. Es ist vorbei von wegen mit dem einheitlichen Telefon, ja. Warum? Ich weiß es nicht. Die werden schon Gründe dafür haben. Möglicherweise haben die unterschätzt, dass es eben so viele verschiedene Leute gibt mit so vielen verschiedenen Anforderungen, dass eben ein einziges Telefon nicht ausreichend ist. Das HTC One, das HTC One Mini können eben nur einen Teil abdecken. Das HTC One ist sehr, sehr gut beispielsweise, aber eben auch sehr teuer. Das HTC One ist auch gut, ja, etwas günstiger, hat aber ein viel kleineres Display. Aber es wollen auch Leute ein günstiges Telefon haben mit großem Display, ja. Und die Leute werden zum Beispiel von HTC eben nicht berücksichtigt. Und hier kommen wir dann wieder ein bisschen näher mit dem 600er und das 300er, das wird also, würde ich sagen, mal ein Einsteigergerät sein. Das kann man ganz deutlich sehen bei den Daten. 1 GHz Dual-Core Snapdragon S4 Prozessor, nur 512 MB RAM. Ich weiß nicht, wie die da überhaupt Sense zum Laufen kriegen mit 512 MB RAM. Also ich würde es nicht holen. Ganz klar, Kaufwarnung, sorry. Aber ein HTC-Telefon mit 512 MB Hauptspeicher? Nie im Leben, nie. Was geht denn? 4,3 Zoll Display soll es haben. Ja, und im Oktober soll es zumindest mal in England dann an den Start gehen. Weiterhin hat HTC auch noch die Boom Bass Box vorgestellt. Ein Würfel Bluetooth-Lautsprecher. Ja. Und das kann mit HTC-Geräten über USB verbunden werden zum Pairing. Und warum die dann nicht NFC benutzt haben, egal. Auf jeden Fall können die dann ruckzuck hier verbunden werden und dann hat man einen kräftigen Sound. Die Boom Bass soll gar nicht mal so schlecht sein. Sieht auch zumindest mal designmäßig gut aus. Man kann das Telefon anlehnen sozusagen, wenn man will. Und ja, also im Endeffekt wird es wieder am Preis hängen, was die dann letztendlich kosten wird, ob das vernünftige Sache wird oder nicht. Für so eine kleine Box würde ich halt auch nicht so viel Geld ausgeben, aber ansonsten kann man da nichts sagen. Gerade diese Boxen scheinen ja momentan wie verrückt hier aufzutauchen. Ja. Leider ist noch nichts Genaues bekannt, was für ein Protokoll und so weiter benutzt wird. Wenn ich das jetzt richtig sehe, nein, kann ich also leider noch nichts dazu sagen. Ich weiß, einige Leute, die den Podcast hören, wären jetzt sehr, sehr erfreut, wenn da mehr Daten vorhanden wären. 1200 mAh Akku ist da drin, 9 Stunden Abspielzeit, ja, und wird durch einen Micro-USB-Port genutzt. Aber wie gesagt, was für ein Bluetooth-Protokoll jetzt zum Beispiel genutzt wird, das steht nicht dabei. Müssen wir noch ein bisschen abwarten. Ja, ein neues teures Kryptophone, Leute, das ihr zahlt das, ja. Das ist nämlich für den Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin. Nach den Skandalen hier gibt es offenbar jetzt langsam Bewegung. Ja. Das alte Handy von der Bundeskanzlerin, was immer das auch war, sieht fast aus wie ein iPhone. Das wird ausrangiert. Jetzt gibt es ein neues, das Simcoe 3 nennt sich das. Man nennt es auch Merkel-Phone. Ja. Vielleicht ist ja auch ein Steinbrück-Phone, ja, bald. Ja. SB-Phone. SB-Phone, ja, genau. Das ist auf Basis eines Galaxy S3. Jawohl, Samsung Galaxy S3, das Sicherheitssmartphone hat also diesen Test bestanden bei der Deutschen Telekom und ist damit zugelassen worden für die Behörden in Deutschland. Und das hat die Telekom mitgeteilt und wurde auch vom Bundesamt für Sicherheit der Informationstechnik geprüft und ist damit hier das neue Regierungshandy. Ja, das soll auch hier mit einer besonders starken Verschlüsselung dafür sorgen, dass auch die neuen Enthüllungen, die durch Edward Snowden angestoßen wurden, dass die eben hier nicht relevant sind für dieses Telefon. Da wird unter anderem auch eine spezielle Kryptokarte benutzt, die alle Daten auf dem Gerät verschlüsselt. Und ich kann auch sagen, das Teil kostet 1.700 €. Mit Vertrag, 2 Jahre. Ja, ohne Witz. Also, okay. Aber es sind ja Steuergelder, von daher ist es auch nicht so schlimm. Und auf jeden Fall finde ich es richtig, dass natürlich auch unsere Regierung nicht ausgespäht werden kann durch die USA. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig. Und ich denke, da wird auch die Experten sicherlich ganz, ganz genau schauen, ob diese Kryptokarte auch wirklich hier dann so sicher ist. Ja. Übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, können auch andere Geheimnisträger in Deutschland und vielleicht auch normale Benutzer, ich weiß es nicht, ja, könnten dieses Telefon kaufen. Wie gesagt, wer 1.700 € dafür übrig hat, kann so ein hochverschlüsseltes Teil nutzen. Und tja, da muss man nur noch den entsprechenden Partner haben, mit dem man sprechen kann. Ja. Also, wenn man die Bundeskanzlerin dann mal super Hightech verschlüsselt anrufen will, ne, oder einen Bundeskanzler, dann kann man das dann tun. Ja, ja, ich hoffe immer noch auf die Wende, ja. Denn mir wird nicht genug getan, bei weitem nicht genug getan gegen diese Abhöraktion der NSA von der Bundesregierung. Das ist nicht tragbar für mich. Deswegen, ja, hoffe ich da immer noch drauf. Weiter. Lenovo kündigt Wipe-Smartphone an. Wipe, wie Wipes. Ja. Fällt mir gerade wieder so ein altes Lied an, das Hardcore-Wipes, ja, von. Nein, lassen wir das. Vielleicht, wenn ich jetzt anfange zu singen, fällt ihr vom Hocker, da ist das Brummen dann auch nicht mehr so schlimm. Ja. aber Lenovo zeigt es oder hat es gezeigt, jedenfalls Wipe X nennt sich das, auf der IFA in Berlin. 5 Zoll Display, 1080p IPS-Display, Quad-Core-Prozessor mit 1,5 GHz, 13-Megapixel-Kamera, 5-Megapixel-Kamera Front. Das ist mal super gut. Da kann man endlich mal schöne Selfies machen. Ja. 2 GB Speicher und 16 GB Flash-Speicher integriert. Das sind Daten, die kann sich durchaus sehen lassen. Leider ist noch Android 4.2 drauf. Ich hoffe, das ändert sich dann auch bald. Hallo, knock knock, 4.4, knock knock. Ist noch gar nicht draußen, ne? Aber trotzdem, ja. Nur 6,9 mm dick und wiegt nur ein Viertelpfund. Was sind denn das für Viertelpfund? Ja, sollen das jetzt 250 Gramm sein? Okay, gut. allerdings, leider, leider, leider, wird es wohl so sein, dass das Vibe X nicht Europa oder USA erreichen wird. Das wurde jedenfalls gesagt. Von daher ist es ja nur am Rande interessant. Warum das Teil allerdings auf der IFA gezeigt wurde, wenn es bei uns nie rauskommen soll, das ist allerdings eine andere Frage. Und vielleicht können wir doch ein paar Hoffnungen haben, dass da noch was passiert in dieser Richtung. Wäre schon blöd. Ja? Kommen wir nach Deutschland, zeigen das auf der IFA und dann, nö, das gibt's sogar nicht in Deutschland. Oder kommen jetzt alle chinesischen und koreanischen Geschäftsleute nach Deutschland, um sich über chinesische und koreanische Handys zu informieren. Das wäre absolut blöd. Und damit komme ich aber auch schon was. IFA, ja. IFA 2013. Holla, holla, die Waldfee, ja. Ich habe ja schon gesagt, wir dürfen vieles erwarten. Aber die Konsumenten haben momentan ein bisschen so, naja, so, irgendwie kommen die nicht so in die Gänge beim Kaufen von neuer Technologie, was man ja mittlerweile auch verstehen kann. Sony hat das Xperia Z1 jetzt offiziell vorgestellt. Unter dem Codenamen Honami wurde das ja bekannt. Und ja, wasserdicht ist es mal wieder, ja, so wie auch das die anderen Geräte, Xperia Z und Xperia Z Ultra, ja. So sind eben jetzt hier diese Z1 auch wasserdicht. Und ja, jetzt ist hier etwas, steht hier etwas drauf, was ich nicht so ganz verstehen kann. Also da ist eine Kamera eingebaut mit einer G-Lens, ja, und die hat 20,7 Megapixel. Das könnt ihr gleich mal wieder vergessen, ja. Also vergessen, weil kommt gleich noch was, das ist viel, viel besser. hat dieses Tri-Luminous Display vom Z Ultra. Also da kann man wirklich sagen, Klappe runter, wenn man das Display sieht. Und ja, bietet Power natürlich ohne Ende. Klar, die neueste Snapdragon 800 Prozessor-Technologie mit 2,2 GHz Quad-Core-CPU. LTE soll mit drin sein. Ebenfalls die neueste GPU, was immer das auch heißt. Ja, ich glaube, das ist 440er, ja, das ist richtig weiß. Und der Stamina-Mode, den man für einige Apps allerdings auch ausschalten muss, ja, damit sie richtig funktionieren. Ich glaube, Xabba ist so ein Kandidat dafür. Und ja, bietet also etliches Fantastisches, was man auch schon im Vorfeld gehört hat. Ich sag's gleich, diese 20-Megapixel-Kamera ist ein Witz. Ja, das kann man gleich vergessen. Ne? 3000 mAh Akku, das ist schon wieder interessanter. Genauso wie eben die 2 GB Hauptspeicher und 16 GB Flash-Speicher mit Micro-SD-Karten-Slot. Erweiterbar bis 64 GB. Also hier besonders erwähnenswert, dass eben Micro-SD-Karten-Slot drin ist. Gibt's in Schwarz, Weiß und dem bekannten Purple. Genau. So, also das Honami Z1 und die eigentliche Sensation bei Sony war auf einmal das Smartphone-Objektiv. Ja. Und das hat keine 20 Megapixel, hat aber dafür ein richtiges, gutes Zoom-Objektiv. Ja, und zwar einmal, es gibt zwei verschiedene Versionen, einmal das QX100, ja, mit 20,2 Megapixel, ja, habe ich eben gesagt, hat keine 220, keine 20,2 Megapixel, aber ich sag's gleich warum. Und hat 3,6 Zoll Zoom-Kapazität, ja. Aber das ist nicht der Hit. Der Hit ist das QX10. Das kommt mit 18,2 Megapixel und ist ein zehnfach Zoom-Teil und mit einem Steady Shot, Optical Steady Shot. Das bedeutet also eine Bildstabilisierung und kommt für $250 raus. Und haltet euch fest, in einer großen Elektronikkonzernkette in Deutschland ist es für 199 Euro momentan zum Vorbestellen im Angebot. Haut rein, Leute, das ist der absolute Hammer. Das Beste ist, das ist nicht nur für Sony-Geräte geeignet, das Teil, sondern auch für andere Android-Geräte und sogar nicht nur das, sogar iPhone kann damit benutzt werden, sobald die Software im App Store verfügbar ist. Also das ist mal ein richtiger Coup. Das verändert, würde ich mal sagen, die Fotografie im Smartphone-Bereich komplett. Und wer das an sein Handy dran klipsen will, okay. Es gibt so einen Universal-Clip, dass es an die meisten Handys ranpasst. Okay, wer es benutzen will, gut. Muss man aber nicht. Das Teil ist absolut autark. Ja, das muss nicht an das Handy dran geklipst werden. Das kann man so in der Hand halten, als Linse, mit dem man fotografieren kann, beziehungsweise Video aufnehmen kann. Da ist ein integrierter Speicher vorhanden. Allerdings werden die Bilder sofort übertragen aufs Handy. Es ist ein vernünftiger Zoom drin. Man hat Zoom-Buttons an der Seite dran, ja, so dass man auch wirklich hier richtig schalten, wann kann man Auslöser dran an der Kamera. Und damit ist quasi dieses Objektiv schon eine richtige Kamera, ja? Nur also mit Zwischenspeicher, aber der Hauptspeicher ist dann quasi das Handy. Dorthin werden dann die Bilder übertragen. Und ich muss schon sagen, super Idee, Wahnsinn. Und wenn das Objektiv hält, was es hier so verspricht, in den Ankündigungen, einige Tests von hier Android Sentinel beispielsweise, die ersten Hands-on fallen wirklich super aus. Da kann man sagen, da verändert Sony damit das Fotografieren vom kompletten Smartphone-Markt, weil eben nicht nur Sony-Geräte, sondern andere Android-Geräte und auch iOS-Geräte, ich kann es nicht oft genug sagen, benutzt werden können. Das ist doch fantastisch. Ist das nicht schön? Also da fallen mir wirklich die Worte, und Sony hat hier alles daran getan, sich eben nicht hier so breit kloppen zu lassen, hier das nur für ihre Geräte als Plus anzubieten, so wie eben zum Beispiel Samsung gemacht hat für seine Smartwatch. Ja. Zunächst mal, ihr wisst, ich bin dem Thema Smartwatch gegenüber sehr, sehr skeptisch. Ja. Ich sehe da einfach keinen Anwendungszweck für mich, aber ich habe immer wieder beteuert, dass es bestimmt Anwendungszwecke gibt für Leute, und es gibt ja auch etliche Leute, die das gut finden. Nur, wie man dann so eine Galaxy Gear Smartwatch rausbringen kann, mit wirklich wenig Funktionen, dafür aber momentan nur für das Samsung Galaxy Note 3, ja, funktioniert nur mit dem Samsung Galaxy Note 3. Da frage ich mich doch, das kann doch einfach nicht sein. Das gibt's doch nicht. Ja? Da fehlen mir die Worte. Ja? Die machen das nicht nur für Samsung-Telefone exklusiv, sondern nur für ganz wenige. Wie gesagt, nur das Galaxy Note 3. Später sollen noch einige andere kommen. 4.3, Android 4.3 ist die Voraussetzung dafür. Deswegen kann man schon mal alle Samsung-Smartphones ausklammern, die kein 4.3 haben. Und dann brauchen die auch noch, glaube ich, das Bluetooth 4.0 Standard. Also das ist auch noch eine Voraussetzung dafür. Und also ich bin, also es ist ohne Worte. Ja. Ich verstehe das nicht. Und das war auch ein ganz großer Kritikpunkt bei der internationalen Presse, dass so wenig Unterstützung gibt. Das ist ein super AMOLED-Touchscreen mit 320x320 Bildpunktauflösung. Auch da, das haut einem nicht vom Hocker, auch mit 1,63 Zoll nur groß, was ja klar ist. Man muss ja irgendwie am Arm tragen können, aber selbst dafür ist die Auflösung für heutige Verhältnisse relativ gering. Es hat ein Mikrofon und einen Lautsprecher eingebaut. Ja. Soweit ich weiß, ist es allerdings nicht möglich, direkt zu telefonieren damit. Ja, auch wenn es hier in einem Artikel drin steht. Ich meine, da war bei This Week in Google gesagt worden, dass das eben nicht funktioniert, aber man kann zum Beispiel so Google Now steuern damit. Also man spricht dann zum Beispiel in seine Uhr Google Now, show me the weather, und dann zack, kriegt man das Wetter angezeigt. Aber auf dem Handy. Ihr seht schon, da ist nämlich genau das Problem. Ja. Also es gibt aber einige Applikationen, die speziell für die Uhr eingestellt sind, dann kann man dann ein paar ja, Vorteile mehr bekommen daraus, zum Beispiel die eBay-App, Evernote, Pass, Climbs oder Klimps, Pocket, Runkeeper und TripIt ja, beispielsweise. Die Uhr gibt es auch in verschiedenen Farben, schwarz, Mokka-Grau, Wildorange, Hafermehlbeige, oh ja, das ist gut. Und Rose Gold und Lime Green. Gut. Schön, die Farben sind wichtig, ja, aber trotzdem ziehe ich sowas nicht an. Tut mir leid. Anders hingegen hat wieder Samsung etwas geglänzt beim Vorstellen vom Galaxy Note 3. Tada! Viele haben ja darauf gewartet, ja. Was wird's sein? Wie groß wird's sein? Ja. Manche sagen, na, größer als 4,2, 5,2, das macht Samsung nicht, ja. Erinnern wir uns, das Galaxy Mega gibt's mit 6,3 Zoll beispielsweise. Und das Galaxy Note 3 kommt jetzt mit einem 5,7 Zoll Full HD 1080p Super AMOLED Display. Bringt eine 3200 Milliampere Batterie, also ein Akku, ich sag immer Batterie wegen englischen Battery, mit sich, und das finde ich besonders erwähnenswert, endlich mal jemand, der nicht mit dem Hauptspeicher geizt, 3 GB RAM Hauptspeicher. Damit dürfte gesichert sein, dass viele Anwendungen parallel laufen können, ja, und das ist auch wichtig, denn wie bei den Note-Geräten ja üblich, hat man hier auch eine Möglichkeit, verschiedene Apps praktisch gleichzeitig auf dem Bildschirm zu nutzen, und da ist dann auch genug RAM vorhanden. Das Ganze kommt mit einem aktuellen Snapdragon 800 Prozessor oder einer Exynos Octa-Core CPU, und da bin ich wieder bei dem, was ich schon gesagt habe, verstehe ich nicht ganz, aber bitte sehr. Ich würde lieber die Octa-Core CPU haben wollen, ja, 8 Kern, aber der Snapdragon 800 mit 4 Kern dürfte auch okay sein, ja. Hängt mal wieder von dem Markt ab, ja. Und naja, wahrscheinlich kriegen wir nur wieder die 4-Kern-Version, und die bessere 8-Kern-Version gibt es dann eben nur in den Hightech-Ländern wie eben Japan, Korea und so weiter. Ja. Vielleicht ist es ja richtig, weil bei uns würdigt man das ja auch nicht so richtig. Ne? ja, also S-Pen, wie gesagt, ist wieder der Mittelpunkt, wie bei eben den normalen Note-Geräten üblich, und auch hier kommen verbesserte Apps zum Einsatz: Action Memo, Scrapbook, Screenwrite, S-Finder, Pen Window, Multi-Window, ja, das jetzt auch mit Track and Drop arbeitet. Das ist das, was ich eben schon gesagt habe, dass man mehrere Programme gleichzeitig auf dem Bildschirm sieht, fast wie so eine Art Fenstersystem. Ja. Also echtes Multitasking parallel nebeneinander auf dem Display, das ist eine ganz, ganz interessante Geschichte. Und damit dürften viele Anwendungsbereiche für das Galaxy Note 3 wieder auftauchen, und bringt die Note-Reihe auch wieder in ein sehr, sehr begehrenswertes Licht. Ja. Also das Note 3, muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt mir in der Nase, ja, weil es einfach von der Technik her gut ist. Die S-Pen-Bedienung in manchen Situationen phänomenal ist, ja, und weil man eben hier auch ein großes, vernünftiges Display verbaut hat und auch viel Akkuleistung drin hat. Sehr schönes Teil. Das Einzige, was mir eben wiederum nicht gefällt, ist, dieses TouchWiz-System. Aber das kennt ihr ja schon von mir. So, zur letzten Newsmeldung noch. Das Fairphone verspätet sich. Das ist zwar schade, aber das hat was mit dem überragenden Erfolg zu tun. Ja, 20.000 waren ja ursprünglich geplant, 25.000 werden jetzt bei Ahong, das ist der Hersteller dann, wo das produziert wird, hergestellt für die Leute, die eben einen Nachhaltigkeitsbonus für das Fairphone hoch angerechnet haben. Und ich finde es sehr, sehr schön, dass so ein Gerät gebaut wird. Ganz toll. Ich finde es deswegen auch nicht ganz so schlimm, dass man jetzt eben noch ein bisschen länger warten muss. Wahrscheinlich im Oktober oder November sollen dann eben die Massenproduktion, soll die dann anlaufen. Und das heißt, mit etwas Glück werden es die Leute bis Weihnachten haben. Ja. Es ist zwar ärgerlich, aber trotzdem denke ich, ist jetzt das nicht so schlimm. Ja. 14.000 Menschen haben ja bereits bestellt und bezahlt. Für die ist es natürlich ärgerlich, weil sie schon das Geld schon im Vorfeld so lang vorgestreckt haben. Aber denkt daran, ihr tut auch was Gutes mit dem Fairphone und ich weiß nicht, ob man noch welche bestellen kann. Es sind ja 14.000 sind bestellt worden, 25.000 sollen produziert sein. Eigentlich müsste dann, wenn die Logik mich jetzt nicht hier total auf den falschen Dampfer bringt, müssten noch welche vorhanden sein. Ich sehe auch gerade hier einen Countdown. Moment, Moment, Moment. Also es ist noch zu bestellen. Ja, es ist noch zu bestellen. 325 € kostet das Ganze. Ich sag's nochmal, was es hat. 4,3 Zoll Touchscreen-Display, 8 Megapixel Kamera, 1,3 Megapixel Frontkamera, Dual-SIM, ja, also man kann zwei SIM-Karten auf einmal ranlegen. Perfekt, wenn man einen guten Sprachtarif hat, aber auch einen guten Datentarif haben will. Und Quad-Core-Prozessorleistung. Also durchwachsen kann man nichts sagen. Und das Hauptaugenmerk ist eben, dass es ökologisch sinnvoll hergestellt ist, so gut, wie es eben jetzt geht. Ja, die Kritiker werden auch hier Sachen finden, wo man sagen kann, oh je, das ist aber nicht gut, dafür wird das ausgebeutet, dafür wird das gemacht. Aber die Firma hat wirklich, oder das Projekt hat sich wirklich Mühe gegeben, das so fair wie möglich zu produzieren zu lassen, ja. Und ich meine, der Preis ist ja auch okay. Von daher kann man jetzt nicht sagen, das ist sowas wie im Bioladen, dass man fünfmal mehr dafür bezahlt, ja, für manchmal sehr zweifelhafte Etiketten drauf. Nein, sondern hier wurde schon geguckt, dass es auch erschwinglich ist für die Leute. Im Einzelnen kann man sich hier genau auf der Webseite informieren. Ich habe es ja auch schon ein paar Mal erwähnt. Es sind auch welche zu haben. Ich gucke mal gerade, ob ich hier noch den Counter zum Laufen kriege. Dann kann ich euch das vielleicht auch genau sagen. Ja, also 14.477 Telefone sind bereits verkauft. 25.000 gibt's noch, also gibt's quasi. Und das heißt, etwas mehr als 10.000 Telefone sind noch verfügbar. Ihr könnt also noch eins bestellen und euch dann mit gutem Gewissen an dem Telefon erfreuen. So, jetzt komme ich zu der Community. Und zwar gab es da erstmal, ich muss ein bisschen Druck machen jetzt, weil es ist wirklich schon sehr, sehr spät. Ja. Moment, Moment. Ja, und zwar vom Sebastian kam eine Nachricht. Neulich habe ich mir diverse Chromebooks angesehen. Mich reizt vor allem das schnelle Hochfahren des Rechners. Nebenberuflich stelle ich Nachrichten zu bestimmten Themen ins Netz. Da käme mir ein Chromebook ganz entgegen, da mein PC nicht immer eingeschaltet ist. Wäre das nicht auch mal ein Thema wert? Was kann ein solches Gerät? Was kann es nicht? In welche Richtung wird sich das OS entwickeln? Also ich werde auf jeden Fall nochmal das aufgreifen. Vielen Dank, Sebastian, als Thema. Ich habe zwar schon mal drüber gesprochen, das hat sich ja mittlerweile wieder so viel getan. Für nächste Sendung möchte ich gerne das als Thema auch nehmen. Nur, falls du es jetzt besonders eilig hast, den Chromebook zu kaufen, warte noch mal einen Moment, ja, ganz, vielleicht noch mal ein bisschen die nächste Sendung abwarten, weil auch wenn ich früher sehr, sehr begeistert war von den Chromebooks, es hat sich momentan berechtigte Kritik breit gemacht, was auch gegen ein Chromebook spricht. Und das sollte man noch berücksichtigen. Ich kann es jetzt hier in der kurzen Zeit jetzt heute nicht mehr erklären genau, was da dann so schlimm dran ist oder was gut dran ist, ja, alles vor und wieder. Aber deswegen nächstes Mal als Thema Chromebooks, ja oder nein. Dann zu einem weiteren, zu einem weiteren Posting. Moment, Moment. Und zwar vom Stefan. App-Empfehlung, WhatsApp und Co. ist bei mir out. Hintergrundinfo und dann Link, könnt ihr draufklicken. Ich habe das jetzt auch mal verlinkt hier, natürlich. Threema als Chat-App. Also im Kommentar, Fred, ist da schon einiges gesagt worden, ja, vom Thilo und vom Thomas. Also ich muss sagen, warum denn nicht dieses Jabber nehmen? Xabber. Xabber basiert auf dem XMPP, alias Jabber, Jabber. Und das gilt als sicher, wenn man das mit der UTR-Verschlüsselung benutzt. Und zwar als sicherstes Chat-System überhaupt im Moment. Denn damit werden konsequent Perfect Forward Secrecy-Systeme benutzt, UTR-Verschlüsselung. Damit ist es auch nicht möglich, wenn die NSA zum Beispiel ein SSL-Code abfängt, beziehungsweise eben die Herausgabe erpressen würde, würde das überhaupt nichts nutzen, weil die Keys sehr, sehr schnell geändert werden. Die OTR-Verschlüsselung ist zigtausendfach geprüft, getestet und vor allem sowohl die Anwendung Xabber als auch, also Xabber, als auch das OTR-Verschlüsselungsverfahren ist Open Source. Und das ist Threema eben nicht. Und wie jetzt eindeutig aus der Berichterstattung zu erkennen ist, das sagt auch, sagen auch zum Beispiel so Kryptografie-Experten wie Bruce Schneier, man kann nur Open Source Software vertrauen, weil nur da haben die maßgeblichen Experten auch überhaupt eine Möglichkeit zu sehen, ob diese Verschlüsselung denn in Ordnung ist. Die Beteuerung, was für eine Verschlüsselung benutzt wird und wie diese Verschlüsselung benutzt wird, ist irrelevant, wenn zum Beispiel vor oder nach der Verschlüsselung, vor allem wenn es eben über sowas geht, wo etwas an Server übertragen wird, ist vollkommen irrelevant, wenn vorher oder nachher irgendwo ein Punkt ist, wo eben die Daten abgegriffen werden können. Und zusätzlich kann eben nicht das Verschlüsselungssystem, der Code der Software auch überprüft werden. Von daher muss man blind dem Hersteller vertrauen. Und auch wenn ich dem Hersteller nichts unterstellen möchte, aber man weiß nicht, ist ein Fehler drin, ist da eine Hintertür drin, oder ist es einfach nur ein beabsichtigter Bug? Entschuldigung, ein unbeabsichtigter Pack natürlich, ja. Jetzt wollen wir uns ja nicht übertreiben. Und es ist einfach eine grundsätzliche Frage, kann man Closed Source Software vertrauen? Meiner Meinung nach definitiv nicht. Okay, dann weiter. Wie gesagt, ich habe leider zu wenig Zeit. Hier, ich hab's zu lang gequatscht wieder. Der Fernand schreibt, nun, das frage ich mich auch, wird Microsoft es schaffen, die Devices wieder ins Rennen zu bringen mit Windows 8? Jeder bedeutete SW, also Software und OS-Player hat jetzt seine eigene Device-Schmiede. Ja, absolut richtig. Er bezieht sich damit auf den Deal, dass eben Microsoft Nokia verkauft. Ja, das ist die große Frage. Wem wird es was bringen? Auf jeden Fall wird es Microsoft mehr bringen als Nokia. Nokia ist, ja, es ist eine Schande für die Marke Nokia, für die Handymarke Nokia. Das ist unfassbar. Die Traditionsmarke ist quasi weg, ja, im Handybereich und Microsoft hat diese Sparte aufgekauft. Ja, was soll man da sagen? Wir müssen abwarten. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es das jetzt große Auswirkungen auf auf den Marktanteil erstmal haben möchte, weil erstmal, ob die Geräte jetzt von Microsoft kommen oder von Nokia, spielt keine Rolle. Offenbar ist momentan die Akzeptanz von Windows 8 eben gering, ja. Und ich würde eher sagen, es ist wichtiger, dass Microsoft mal die Gründe erörtert, warum das so ist und vielleicht mit der negativen Werbung, wie ich vorhin schon gesagt habe, aufhört. Und sich auf andere Sachen konzentriert. Der Kauf von Microsoft hat von Nokia, Entschuldigung, hat Microsoft eigentlich nur eins gebracht, nämlich sicherzustellen, dass eben Nokia kein Android einsetzen wird, wenn die Verträge auslaufen. Das ist jetzt vom Tisch. Von daher sinnvoll für Microsoft, eine Schande für Nokia. So, jetzt noch was kurz in eigener Sache. Der Ralf und auch der Thilo haben mich darauf hingewiesen, auch der Matt Spike hat mich darauf hingewiesen, dass es so ein Brummeln gibt, ein Brummen im Podcast, ja. Ich habe lang herumgemacht, ich konnte da einfach nichts hören, ja, und beim letzten Podcast konnte ich zumindest mal an einer Stelle, die mir der Thilo geschrieben hat, was hören, ja. Und da wurde es mir auch klar, dass es eigentlich nur irgendwie am Mikrofon hängen kann. Das Brummen müsste eigentlich jetzt weg sein, weil ich, ihr werdet es nicht glauben, schon wieder, das hatte ich schon mal in Benutzung, schon wieder ein uraltes USB-Mikrofon hatte das mal bei SOCOM in der Beta-Version von einem SOCOM-Game von der PlayStation 2 drin war, ja. Das Teil scheint eines der besten Mikrofone überhaupt zu sein, ja, weil damit habe ich alle Probleme nicht. Aber ihr werdet nicht glauben, was das Brummen war. Das Brummen kam wirklich von Herzen von mir. Naja, es war tatsächlich so, denn tatsächlich, wenn ich das Mikrofon in die Nähe meines Herzens gebracht habe, dann hat es besonders laut gebrummt. Und jedes Mal, wenn ihr das Brummen besonders laut gehört habt, dann war das Mikrofon gerade in die Nähe von meinem Herz gerutscht. Das ist kein Witz. Nein, ich habe keinen Herzschrittmacher. Und ich kann es nicht erklären, aber ich habe es heute getestet. Und auch wenn es bei mir auf meinem Equipment wirklich so extrem leise ist, ich weiß nicht warum, vielleicht filtert meine Anlage das heraus, aber ich habe es direkt am Laptop gehört und auch nochmal an der Anlage und ich konnte es nicht hören. Im Vergleich dazu habe ich mal eine Testdatei abgehört, wie zum Beispiel so eine Feedback-Schleife sich anhört. Da sind mir beinahe die Ohren abgefallen, so laut war das Brummen. Oder so laut habe ich das gehört. Und ich habe wirklich normalerweise ein recht gutes Gehör. Ich habe schon in den Kommentaren gesagt, sorry. Aber bei mir war das fast nicht zu hören. Und jetzt habe ich eben dieses SOCOM dran gemacht. Das SOCOM-Mikrofon, ja. USB-Mikrofon, Headset ist das. Und da ist das Rauschen weg. Ja, da ist mein Level ist da auf Null sozusagen gesunken in den Sprechpausen. Und das schirmt auch Geräusche von außen irgendwie ab wohl. Du kannst nicht sagen. Und damit sollte jetzt das Brummen weg sein. Ja, ansonsten, wenn da auch ein Brummen gibt, das habe ich jetzt nicht mehr am Herzen, das Mikrofon, ja. Das ist jetzt direkt in meinem Gesicht, ja. Und wenn es auch noch brummt, dann kann es höchstens mal eine Plombe noch sein. Ja. Tut mir leid. Aber ich hoffe, dass es jetzt besser ist und dass es jetzt funktioniert. Gut, dann jetzt noch schnell zur App der Woche. Oh, ich sehe, ich war eben ein bisschen laut. Tut mir leid. Ich bin wieder sehr überschwänglich, weil ich eben hier mit diesem Ding geredet habe. Also wenn eben so eine Verzerrung auftritt, dann liegt das daran, dass ich eben fast ins Mikrofon gebrüllt habe vor lauter Aufregung. Ja. Entschuldigung, Entschuldigung. ja, App der Woche, Launch App Ops. Ja, was ist das zum Guru? Und zwar ist das ein Programm, das macht nichts anderes als einen Screen aufzurufen, der ist normalerweise verborgen im System ab Android 4.3. Wir hatten es schon mal darüber, da kann man verschiedene Aktivitäten von Apps einstellen, sprich Berechtigungen. Da kann man zum Beispiel einer App verbieten, zum Beispiel die Position abzufragen, zack. Oder aufs Telefonbuch zuzugreifen, zack. Ja, das kann man alles abschalten. Eine Warnung vorweg, bitte nur abschalten, wo ihr auch wisst, dass danach die App noch funktioniert, weil ihr könnt hier wirklich die App unfähig machen, also funktionsunfähig machen. Ja, genau, ich weiß nicht, irgendwie ging ja die Funktion eben weg. Funktionsunfähig machen, und zwar ganz leicht. Ja, also manchmal ist es eben nicht ganz so nachzuvollziehen, warum jetzt eine Software beispielsweise Zugriff hat auf einen bestimmten Bereich vom Handy, braucht aber eben das doch. Zum Beispiel, wenn ihr eine App habt, wo ihr eine SMS verschicken könnt, um etwas zu teilen nur, dann muss diese App Zugriff haben auf die SMS, und das wird euch auch angezeigt mit kostenpflichtige Dienste, ja, nutzbar. Und dann ist es nun mal so, ja. Am besten immer nur Apps des Vertrauens installieren, ja, und nicht einfach alles draufklatschen auf das Handy, was sich super gut anhört. Je besser es sich anhört, desto skeptischer wäre ich. Ja. Diese App ist übrigens nicht im Play Store erhältlich, sondern die gibt es bei dem F-Droids, ein Free und Open Source Repository. Da gibt es auch eine App dazu, wo ihr ähnlich wie der Play Store diese freien Apps installieren könnt. Die nennt sich F-Droid, die ist auch im Marketplace erhältlich. Beziehungsweise nein, nicht im Marketplace erhältlich. Die kriegt ihr auf f-droid.org. Ja, das ist zu empfehlen, das darüber zu installieren. Wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr allerdings auch die APK selbstständig herunterladen. Allerdings sicherheitstechnisch gesehen, weil wir gerade jetzt von Verschlüsselung und allem Möglichen reden, wäre es, das über die F-Droid-App zu machen. Das wird hier immer wieder empfohlen, denn dadurch werden die Sachen über eine verschlüsselte Leitung übertragen, und es wird sichergestellt, dass der Source Tarball auch tatsächlich die Version ist, die ihr herunterlädt. Das wird überprüft von F-Droid. Ist also eine sehr schöne und sichere Sache. Und F-Droid könnt ihr vertrauen. Das ist auch eine Open Source App, und in diesem F-Droid, was ja auch mal App der Woche war, findet ihr auch ausschließlich Open Source Software. Dort gibt es übrigens auch Jabber zum Runterladen. okay, damit sind wir am Ende vom Uncast. Ist ja auch schon ziemlich lange geworden jetzt. Ja. IFA, ist ja klar. Ja. Wenn ihr Fragen, Informationen, Anregungen habt zu weiteren Themen, auf in die Community bei Google Plus Uncast. Freut mich immer, wenn ihr so tolle Themen habt. Gerade letzte Woche war wieder super Sachen dabei, die ich gerne auch aufgreife. Einfach oben in der Suche Uncast eingeben bei Google Plus, und schon findet ihr die Uncast Community. Dort könnt ihr das alles machen. Oder ihr schickt mal eine E-Mail rio@zenetcasts.com, rio@zenetcasts.com. Der GPK-Key dürfte demnächst hier reinkommen. Ich habe es schon mal angekündigt. Ja, ich werde es wahrscheinlich jetzt gleich noch hier machen. Und im Blog werdet ihr dann das auch finden, den öffentlichen GPK-Key, um mir eine Mail zu schicken. Die ganzen Links und Informationen und den Key findet ihr dann auf uncast.zenetcast.com. Bitte immer an die Mehrzahl denken. uncast.zenetcasts.com. Mit S hinten. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif, und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule the world.